Im Kosmetikbetrieb Pyongyang der DVRK werden mittels der Goryeo-Heilmittelextrakte mehr als 10 Sorten heilkräftige Kosmetika Marke Unasu hergestellt. Im Gegenteil zu den funktionellen Kosmetika, die nur für den Hautschutz und gegen die Alterung wirkungsvoll sind, zeigen diese heilkräftige Kosmetika bei der Behandlung der Hautkrankheiten wie gegen Pusteln deutliche Heilwirkungen und fördern somit die Gesundheit der Menschen.